RBB Retro. Aus den Audioarchiven. Achtung, Achtung, hier ist die Sendestelle Berlin im Voxhaus auf Welle 400. Diese Ansage ist zur oft zitierten Rundfunkhistorie geworden. Und wenn ich Sie heute in der traditionsreichen Umgebung des Voxhauses in der Potsdamer Straße 10 wiederhole, dann lässt der Hall, der Sie begleitet, kaum vermuten, dass dies einmal Rundfunkräume waren. Und auch äußerlich erinnert kaum noch etwas daran. Wir stehen auf einer weiten Etagenflucht im zweiten Stock. Das war hier einmal ein Rundfunkstudio. Jetzt erinnert das alles an Vergessenheit und an Zerstörung. Zwar ist der Raum provisorisch zugemauert, sonst aber hat man hier nichts wiederhergerichtet. Alles steht leer, Putz ist von den Wänden gebröckelt, das rohe Mauerwerk ist zu sehen und die Decken sind zum Teil noch ein wenig rußgeschwärzt hier und da. Und roh stehen auch die Träger im Raum, die Eisenträger. Ja, Herr Breschke, wenn wir nun heute hier in diesem alten Voxhaus stehen, dann denken wir wohl, das heißt ich nur aus dem, was mir erzählt worden ist, etwas wehmütig zurück. Und Sie haben ja hier in diesem Haus noch gearbeitet. Was war das dann früher mal? Wurde dieses Voxhaus als Rundfunkhaus ursprünglich gleich gebaut? Nein, durchaus nicht. Das ist hier ein Gebäude der Vox-Schallplatte gewesen und ich vermute, das kann ich zwar auch nicht genau sagen, ich vermute, dass hier einige Aufnahmeräume dieser Vox-Schallplatte vorhanden gewesen sind und die damalige Direktion der Vox-Schallplatte, das ist der Direktor Knüpfke, und mit dem Staatssekretär Bredow hier ein geeignetes Funkhaus eventuell vorfanden und es ließ sich ja auch so ganz gut an und man machte die ersten Aufnahmen hier, respektive man brachte hier die ersten Sendungen. Ich sprach eben von Aufnahmen. Aufnahmen konnten ja nie stattfinden, denn sowas gab es ja noch nicht, die Schallplatte zwar als Aufnahmegerät, aber das wurde noch nicht im Rundfunk verwendet, denn die ganze technische Einrichtung, die damals verwendet wurde, war äußerst primitiv. Sie bestand aus einem großen langen Verstärker, der in den unteren Räumen, wo jetzt beispielsweise das Kino drin ist, vorhanden gewesen ist. Und hier im Saal wurden eben lediglich die Mikrofone in der verschiedensten Art bis nachher später mal zu dem sogenannten Reißmikrofon, das ist der bekannte weiße Marmorblock, für die Rundfunkaufnahmen verwendet wurde. Das Treppenhaus wurde zum Beispiel zum Teil mitverwendet als akustische Kulisse. Man machte dort allerhand Experimente, man ließ Steine runterrollen, man machte Schüsse, je nachdem, wie sie in einem Hörspiel verlangt wurden. Wir sind hier so in einem Treppenhaus jetzt. Und wie gesagt, es war alles sehr primitiv und sehr dürftig. Heute ist der Hall im Treppenhaus nicht so stark wie in dem ehemaligen Rundfunkstudio, in dem wir gestanden haben. Das Treppenhaus ist auch sehr stark zerstört. Sie sprachen vorhin von den verschiedenen Studioräumen, Herr Breschke, die hier vorhanden waren, von dem grünen Saal, ja, beispielsweise. Der grüne Saal beispielsweise ist noch eine Etage höher. Der wurde dann so für Kammerorchester verwendet. Dieser Raum, wo wir uns jetzt befinden hier, der wurde für Hörspiele, für leichte, für kleinere Operetten und so weiter verwendet. Und hier wurden diese Aufnahmen vorgeführt und direkt als Live-Sendung gingen sie dann über Kabelwege zum Sender hin. Sie erwähnten hier in der Potsdamer Straße das Tageskino, das auf dem Hof untergebracht ist, vornehmlich für Ostbesucher gedacht, die hier während des ganzen Tages ins Kino gehen können. Zur Straße hin sind vier Läden zu finden und im ersten Stock dieses Hauses ist eine Textilfirma untergebracht. Die restlichen Stockwerke sind, wie gesagt, noch nicht wieder ausgebaut. Und wir fragten einmal den Hauswart, warum denn hier nicht schon wieder gearbeitet würde. Und er sagte, ja, das macht die nahe Sektorengrenze. Ich habe versucht, in den Rundfunkannalen ein Stichwort darüber zu finden, ob die Blumenfrauen vom Potsdamer Platz zur ersten Rundfunksendung hier im Voxhaus ein Angebinde gebracht haben. Ich habe es nicht finden können, aber ein Angebinde hat sicher einer der ersten Rundfunkhörer verdient, den uns Kurt Hoffmann jetzt vorstellen wird. Ja, sehen Sie, von dem ersten Rundfunkhaus in Berlin, in der Potsdamer Straße, bis zum ersten Rundfunkhörer Deutschlands, da war es ungefähr ein Weg von 3,5 Kilometer zu Herrn Wilhelm Kollhoff in der Turmstraße in Moabit. Und da sitze ich auch heute wieder. Allerdings der alte Apparat, der ist nicht mehr da. Und das Wunderbare, das Geheimnisvolle, der gewisse Zauber, der darin lag, dass da fremde Stimmen und dass Musik ins Haus kam ohne Draht, ja, der ist auch ein wenig verschwunden. Nicht in diesen Räumen hier, aber so ganz allgemein. Herr Koloff, da ist eine Urkunde zwischen uns beiden. Liegt sie, die Genehmigungsurkunde für Rundfunkempfänger Nummer 1 mit dem Adler, genehmigt zur Errichtung und zum Betriebe eines Rundfunkempfängers für Herrn Wilhelm Kohlhof in der Turmstraße 47. Was haben Sie denn dafür bezahlen müssen damals? Seinerzeit 350 Milliarden. Tja, 350 Milliarden. Das ist nicht nur ein Dokument in Zusammenhang mit dem Rundfunk, das ist auch ein Zeitdokument. Damals hatten wir die Inflation. Ja, und dann kamen die ersten Klänge am 29. Oktober 1923 ins Haus. Und wie sah der Apparat aus, den Sie hatten? Haben Sie den selbst gebastelt? Nein, das war ein Einröhrenempfänger von der Firma Telefunken. Das war ein Apparat in der Größe einer doppelten hochstehenden Zigarrenkiste. In der Mitte, obendrauf, brannte die Lampe. Vorne waren zwei Drehscheiben für Kondensator und Wellenbereich. Und dann war der sicher doch noch an der Rückseite besonders plombiert. An der Rückseite war der Apparat plombiert, um ihn nicht aufmachen zu können. Denn er galt nur für eine bestimmte Wellenlänge. Ja, und das war die Welle 400, auf der Berlin seinerzeit sendete. Und wie war es mit den Antennen, also mit solcher kleinen Zimmerantenne arbeitete man damals noch nicht? Nein, dazu war eine große Dachantenne nötig. Die wurde zwischen zwei Masten, die an Schornsteinen befestigt waren, und zwar einer am Vorderhaus und einer am Hintergebäude. Und dazwischen wurde der Antennendraht gespannt. Es waren ungefähr 50 Meter Entfernung. Also das war schon ein gewaltiger technischer Aufwand. Es hat sich alles inzwischen geändert. Auch der alte Apparat steht natürlich nicht mehr hier. Ja, und dann war der erste Empfang da. Und ich glaube, bald nach dem ersten Empfang kam auch der erste Besuch. Denn das war doch für alle Berliner und nicht nur für die Berliner ein Wunder. Und Sie hatten sicher so manchen Gast hier. Na, und ob nicht wenige. Speziell die Kinder abends am Fenster, weil ich zu ebener Erde wohne, die kriegten nicht genug davon. Ja, also das war dann schon etwas später, glaube ich, denn zum Anfang, da haben Sie ja nur mit Kopfhörern gehört. Ja, ganz recht, ja. Und dann kam der große Trichterlautsprecher, was? Erst kam der Verstärker und einige Zeit nach dem der Trichterlautsprecher. Ja, und mit dem Trichterlautsprecher, da war dann Musik auch außerhalb des Raumes auf dem Hof und dann kam sicher auch eine ganze Anzahl Postbeamten her, die Ihnen diese Genehmigungsurkunde ausgestellt hatten. Die hat sich ja auf ihr Bitten hin vorher zu mir eingeladen, wenn der Apparat da sein sollte. Und wie er nur kam, wurden sie auch von mir eingeladen. Ja, und so sind nun inzwischen Jahre und Jahrzehnte vergangen. Rundfunk ist eine Selbstverständlichkeit geworden, für viele, vielleicht für viel zu viele, eine Geräuschberieselungsanlage. Man hört nicht mehr so konzentriert wie früher und man hat auch etwas, und das ist ja verständlich, von dem Zauber und dem Wunder vergessen. Aber wie ist es eigentlich? Inzwischen ist das Fernsehen nun ja auch in Deutschland modern geworden. Ein Fernsehapparat sehe ich noch nicht bei Ihnen. Leider noch nicht. Ich wollte ja auch der erste Fernsehseher werden. Aber das Geld hat bis jetzt noch nicht gereicht. Na, vielleicht kommt's noch. Na, was nicht ist, kann noch werden. Tja, das war der Besuch bei dem ersten Rundfunkhörer Deutschlands. Damals und heute, vom Standpunkt des Hörers aus gesehen. Und nun einmal zu den technischen Voraussetzungen in den Funkhäusern. Damals und heute. Ich glaube, wenn heute der Rundfunk Geburtstag hat, dann müssen wir auch dem Alfred Braun gratulieren. Dem Mann, der die erste Live-Reportage gesprochen hat, der Mann, der zuerst dabei war. Aber ich glaube, es war keine Reportage, die erste Arbeit am Rundfunk für Alfred Braun war. Wie war denn das damals, lieber Alfred? Lieber Hannes Borgmann, wir sind beide so alte Rundfunkkollegen und Freunde, dass du eigentlich wissen müsstest, ich bin gezwungen, diese Ehre, die du mir damit erweist, zum Teil doch wenigstens zurückweisen zu müssen. Der Rundfunk hat heute am 29. Oktober, und zwar der Deutsche Rundfunk, Geburtstag. Denn mit dem Beginn des Rundfunks in Berlin, mit dem Start zum Rundfunk in Berlin, damals hieß es der Funkstunde Berlin, ist der Deutsche Rundfunk geboren worden. Und bei diesem Geburtsakt bin ich nicht dabei gewesen. Ich bin in den ersten Monaten des Berliner Rundfunks freier Mitarbeiter gewesen und bin dann, und insofern habe ich heute auch Geburtstag, Rundfunkgeburtstag, gerade ein Jahr nach dem Bestehen des Berliner Rundfunks aus der freien Mitarbeit in das feste Arbeitsverhältnis, Angestelltenverhältnis im Berliner Rundfunk eingetreten. Dann ist richtig, was du sagst, wie es sich entwickelt hat. Der Berliner Rundfunk war bald, ich glaube, das darf man sagen, ohne etwas zu bemängeln, was von anderen Stellen gekommen ist, führend in der Reportage, in der schnellen Vermittlung von Geschehnissen, für die ein allgemeines Interesse bestand. Ich bin am vorigen Sonntag an der Kreuzkirche, heißt sie, glaube ich, am Hohenzollerndamm, vorübergegangen. Ich bin auch hineingegangen und habe mich erinnert daran, diese Kirche ist mit einer Rundfunkreportage eingeweiht worden. Das heißt, die Rundfunkreportage hat dabei mitgewirkt, hat den Vorgang geschildert, wie der Schlüssel zur Kirche dem Berliner Generalsuperintendenten übergeben wurde, der die Kirche dann in feierlichem Zeremoniell aufschloss, ehe die Gemeinde den gottesdienstlichen Raum betreten durfte. Und Reportagen aus dem Reichstag, bei den Festen der Weimarer Republik und Theaterfeste und Premieren und sportliche Ereignisse. Alles das, was auch heute noch Thema und Gegenstand von Rundfunkreportagen ist, ist damals von uns in die neu entdeckte Möglichkeit, mündlich reportieren zu können, eingebaut worden. Ja, aber etwas war doch anders, wenn ich nur an die Technik denke. Also da wurden noch Folien geschnitten, alles war umständlicher und es war keinesfalls so perfektioniert, wie es heute ist. Über die Bezeichnung perfektioniert müsste ich jetzt mit dir, mit dem alten Kollegen, streiten. Wir hatten keine Bänder, die man korrigieren konnte. Also wenn wir beide jetzt blühenden Quatsch reden hier am Mikrofon, dann setzen wir uns eine halbe Stunde später hin und schneiden den Quatsch wieder raus und das Band ist dann perfekt oder, um mit dir zu reden, wieder perfektioniert. Damals aber war gar keine Möglichkeit, das einmal gesprochene Wort, das ja direkt ins Ohr des Hörers schnellte, wieder zurückzurufen. Also nicht nur jeder Versprecher, sondern auch jeder logische Patzer und jeder Irrtum war nicht mehr zu korrigieren. Ob man davon aber sagen kann, also war es weniger perfekt, das möchte ich nicht so ohne weiteres bejahen. Natürlich ist es eine technische Perfektion, dass man nun auf ein Band sprechen kann und dann den Extrakt eines Gespräches aus dem Band herausschält, so wie man das Filmband von allem Überflüssigen befreien kann. Aber damals gab es eine andere Perfektionierung, die ich, wenn ich das sagen darf, da du mich so ansprichst, vielleicht doch einmal skizzieren darf. Dass alles aus der Konzentriertheit des Augenblicks, aus dieser Situation des geistigen Seiltanzes herausgeboren wurde, was ich jetzt sage und womit ich unseren Hörern einen Bericht geben will, das ist nicht mehr zu korrigieren. Das ist überhaupt nicht mehr aus der Existenz wegzuschaffen. Dies Wort bewahren Hörer auf und wenn es unsinnig ist oder wenn es falsch ist, habe ich keine Möglichkeit, es zu berichtigen. Diese Gespanntheit, diese Geladenheit hat den Reportagen eine innere Intensität gegeben, die auch auf den Hörer übersprang. Es war, wenn ich das als alter Bühnenmann sagen darf, vielleicht etwas von dem Unterschied zu merken gegenüber der heutigen Reportage, wie es zwischen einer sehr geladenen, wichtigen Premiere und einer 50. Aufführung besteht. Nun will ich aber schnell noch in der Zeit, die du mir dafür lässt, auf etwas zurückkommen, was du schon angesprochen hast. Das Hörspiel. Ja, ich will sagen, Mittelpunkt des Interesses war sehr bald die Reportage, weil sie ganz einfach am publikumswirksamsten war. Es war halt wirksam, wenn wir mit dem Mikrofon auf dem Tempelhofer Feld standen und eine ganze Nacht hindurch mit einer großen Zahl von Berlinern, die dort ein Volksfest arrangiert haben, improvisiert haben, auf die Ozeanflieger warteten und die Leute hörten sich das zu Hause schmunzelnd und interessiert mit an. Das war bald im Mittelpunkt des Interesses, aber künstlerisch ging etwas sehr Wichtiges vorauf und das war die aus Berlin kommende erste Inszenierung eines Hörspiels oder wie wir damals sehr bescheiden sagten, eines Sendespiels. Also alles war Sendeprogramm und innerhalb des Sendeprogramms gab es ein dramatisches Sendespiel. Und es ist ja schon bei Gelegenheit erwähnt worden, wenn ich daran erinnere, dass man damals glaubte, die Schauspieler als Hörspieler in Stimmung bringen zu müssen, indem man sie schminkte, wie es für die Bühne notwendig war, und indem man ihnen Kostüme anzog und indem man den kleinen Senderaum in der Potsdamer Straße im alten Voxhaus mit allerhand Draperie und Requisiten so herrichtete, wie es das Stück verlangte. Und das Stück war, man lächelt schon, wenn man es heute hört, Wallensteins Lager. Aber nie wieder hat sich jemand eingebildet, welcher Regisseur es auch war. Und in den ersten Jahren war ich es wohl ausschließlich, dass man mit solchen Mitteln die Wirkung eines Hörspieles erhöhen könnte. Das ist dann fortan, glaube ich, die geistige Richtschnur gewesen, nach der sich alle Regisseure gerichtet haben, indem sie sich abkehrten von Geräuschkulisse und allerhand äußerem Mumpitz, mit dem wir uns spielerisch daran freuten, dass wir echte Effekte erzielen konnten. Also ein sehr langer Weg vom Foxhaus zur Masurenallee, zum Heidelberger Platz und vielleicht recht bald zur Masurenallee zurück. Du hast mir die Pointe genommen. Als du diesen Weg eben anfingst, dachte ich, und nun werde ich sagen, wir kehren zum Schluss, wenn auch nicht an den Anfang, aber an den wesentlichsten Punkt der bisherigen örtlichen Entwicklung hoffentlich bald zurück, nämlich in unser Haus in der Masurenallee, das uns nun, ohne dass wir an eine Entfesselung des Technischen im alten Sinne mit Kulissen und Geräuschen denken, aber räumlich und damit auch zeitlich, weil wir dann mehr Raum länger für Proben beanspruchen können, wenn mehr Raum da ist, der ja für alle Abteilungen des Hauses bestimmt ist, dass dann die Möglichkeit besteht, so nach dem Wesentlichen orientiert weiterzuarbeiten an der Entwicklung des Hörspiels, von dem wir aus Statistiken wissen, dass der größte Teil der Hörer das größte Interesse an diesem Programmteil auch noch heute hat. Also ich schlage vor, wir sehen uns jetzt mal um, wie es im Augenblick in der Masurenallee aussieht. Ja, liebe Berliner Hörer, die Frage zu stellen, wie sieht es heute im Rundfunkhaus in der Masurenallee aus, das ist sehr schwierig. Man kann sie eigentlich nur mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge beantworten. Derjenige, der das Haus von früher kannte, der wird das Weinen unterdrücken müssen. Und derjenige, der zum ersten Mal hier ist, der wird sich sagen, noch, sieht eigentlich noch relativ vernünftig, relativ anständig und gut erhalten aus. Aber es trügt da auch der Schein ein bisschen. Ich habe mir eine Stunde lang das Haus jetzt angesehen und ich muss sagen, es ist doch sehr deprimierend, was man zu sehen bekommt. Ich bin im Augenblick in dem Sendesaal 1, dem großen Sendesaal, den man erreicht, wenn man beim Eingang Brettschneiderstraße hereinkommt. Und wenn ich diesen Bericht beginne, dann mit einem großen Lob für die 60 bis 70 Reinemachfrauen und Notstandsarbeiter, die hier jetzt in den letzten 3 Monaten gearbeitet haben und dieses Haus entrümpelt haben. Es sah ja am 11. Juli, als die Arbeiten zur Säuberung begannen, da sah es ja doch sehr, sehr schlecht aus. Ich erinnere mich an diesen Tag. Am 5. Juli wurde das Haus hier übergeben. Ich stand mit vielen Journalisten hier vor dem Eingangstor in der Brettschneiderstraße und Herr Oberst Kotsuba, der stellvertretende sowjetische Stadtkommandant, der übergab mit seinem ausgesuchtesten koexistenziellen Lächeln und mit einem sehr herzlich wirkenden Händedruck an den Berliner Protokollchef Dr. Klein das Haus. Ich bin jetzt hier auf die Bühne des Sendesaals gegangen. Da regnet es noch da und da ein bisschen durch. Aber im Großen und Ganzen ist das Haus winterfest gemacht worden. Es hat eine dreifache Schutzhaut bekommen, ein Dach bekommen und es sind 5000 Quadratmeter Fensterglas verarbeitet worden, um dieses Haus wieder den Unbill der Witterung zu entziehen. Bisher wissen Sie ja, dass fast alle Fensterscheiben kaputt waren und dass dieses Haus 4 Winter lang hier gestanden hat, ohne dass man es heizen konnte. Und das wird allerdings auch in diesem Jahre noch nicht möglich sein. Die Heizung ist völlig demoliert. Man sieht in den einzelnen Räumen, in den Sälen, in den Sprecherstudios, die es einmal waren, heute sind sie kaum noch zu erkennen, sieht man hin und wieder noch ein paar Heizkörper hängen, aber die meisten sind demontiert worden. Ja, und den Technikern, die früher einmal hier gearbeitet haben, denen sträuben sich die Haare, wenn sie in den ehemaligen Hauptschaltraum kommen, mit dem gläsernen Dach, das nicht mehr da ist, und wenn sie nur noch die Gerippe der Verstärkeranlagen sehen. Und wenn man sieht, dass in den meisten Sendesälen die akustischen Verkleidungen herausgerissen sind, dieser Saal 1 hier, der ist eigentlich noch so das Beste, was wir gesehen haben. In den oberen Räumen hat man die einzelnen Säle, die einzelnen Arbeitszimmer so weit schon gesäubert, dass man sie nicht nur vom Gerümpel befreit hat, sondern dass sie sogar schon gebonert worden sind, dass sie also für eine Übergabe praktisch schon fertig sind. Hier im Erdgeschoss, da hat man 2, 3 Räume dazu benutzt, um das gefundene Material, um Bücher und so weiter und um die Tonbänder, die aus dem Schallarchiv stammen, zu säubern und sicherzustellen, und dort hat man sie gestapelt. Es soll kein Nekrolog sein, das, was hier gesprochen wird, denn wir haben ja die Aussicht und die Hoffnung, dass wir in absehbarer Zeit hier wieder mal Rundfunk machen können. Dieses Haus soll ja seiner Bestimmung wieder zugeführt werden. Wann das sein wird, das kann man noch nicht sagen. Es wird noch sehr, sehr viel Arbeit notwendig sein, um dieses Haus in einen halbwegs erträglichen Zustand zu setzen. Aber man gibt sich jedenfalls alle Mühe. Und diese Bemühungen, die jetzt hier von der Bauleitung im Augenblick durchgeführt werden, die sollten wir auch anerkennen. Aber ich finde, dass dem Rundfunk an seinem Geburtstag eigentlich kein schöneres Geschenk gemacht werden konnte, als die Tatsache, dass dieses Haus, das ja doch Symbol ist für den deutschen Rundfunk, dass dieses Haus wieder der deutschen Verfügungsgewalt untersteht und dass man, wenn auch langsam, so doch sicher hier daran gegangen ist, die Vorbereitungen und die Voraussetzungen für einen guten Sendebetrieb wieder zu schaffen. Die Techniker werden feststellen müssen, was noch zu verwenden ist, ob Umbauten nötig sind. Man ist in der Technik inzwischen auch weitergekommen. Aber das, was ich bis hierher gesehen habe, bis jetzt, das muss ich sagen, das lässt doch sehr viele Hoffnungen offen. Wollen wir hoffen, dass wir dann hier mit einer großen Sendung im Sendesaal 1, in dem ich im Augenblick stehe und hin und her wandere, dass wir dann dieses Haus neu einweihen können, nachdem es jetzt 4 Jahre lang dem Verfall praktisch preisgegeben war und nichts anderes gesehen hat als die Stiefel sowjetischer Soldaten, die hier durch Wache gingen. RBB Retro.